Kirchen also zu Geschäftshäusern verkommen. Da sollten wir doch als Kirche bemüht sein, gerade so ein historisches Gebäude als Sakralraum zu erhalten. Sagt Joachim Fobbe, der Bischof des Bistums der Altkatholiken in Deutschland. Joachim Fobbe lebt in Bonn, wenn er nicht gerade auf Reisen ist, zu einer seiner rund 130 altkatholischen Gemeinden im Land. Das bischöfliche Ordinariat ist ein gemütliches Wohnhaus unterhalb des Waldfriedhofs in Bonn-Kessenich. Eine eigene Bischofskirche hat der Ehemann und Familienvater Joachim Fobbe nicht. Und das ist anders als bei den meisten Mitgliedskirchen der Utrechter Union, der Vereinigung der altkatholischen Kirchen Europas und Kanadas. Die Begriffe Bischofskirche oder Kathedrale vermeidet Fobbe, wenn er über die künftige Nutzung der Bonner Namen-Jesu-Kirche spricht. Denn in der synodal verfassten Kirche fehlt dazu noch ein demokratisch gefasster Beschluss. Klar aber ist, die Altkatholiken wollen in Bonn stärker Präsenz zeigen. 600 der bundesweit 25.000 Gemeindemitglieder leben hier, nutzen auch schon eine eigene Kirche, erbaut Mitte des letzten Jahrhunderts auf einem ehemals städtischen Grundstück an der Adenauer Allee. Wir haben mit St. Cyprian als Gemeindekirche, die es ja auch bleiben soll, genug. Wir haben die Namen-Jesu-Kirche angeboten bekommen von staatlicher Seite. Und für uns war es eine ganz wichtige und interessante Frage, was können wir mit einem solchen sakralen Bauwerk mitten in der Fußgängerzone an einem touristisch sehr günstig gelegenen Standort anfangen? Jedenfalls nicht dankend ablehnen. Ein erstes Konzept der gerade errichteten Stiftung Namen-Jesu-Kirche ist ausgearbeitet. Die derzeit geschlossene ehemalige Jesuitenkirche soll in Zukunft täglich für Passanten geöffnet sein, für Gebete, festliche Gottesdienste, für Kunstexperimente. Die Kirchenmitglieder vor Ort waren begeistert von dem Angebot. 30 Ehrenamtliche der Bonner Gemeinde haben sich schon gemeldet, um die offene Kirche künftig zu betreuen. Und Henriette Krüvel, Bonner Pfarrerin an St. Cyprian, schwärmt von dem geistlichen Gasthaus an den Wegen der Menschen. Die Namen-Jesu-Kirche ist eine Vertreterin des sogenannten rheinischen Jesuitenbarocks, das heißt eine gotische Architektur, aber barock ausgemalt. Die Kirche stand schon einmal leer seit dem Weggang der Jesuiten 1777. Von 1877 bis 1934 war sie bereits altkatholische Pfarrkirche. Letzter Nutzer war dann die römisch-katholische Hochschulgemeinde der Universität. Die ist jedoch dauerhaft in eine andere Kirche umgezogen und hat den Nutzungsvertrag mit dem Land gekündigt, dass die Kirche nun aber auf keinen Fall an einen Privatinvestor verkaufen will, der möglicherweise an eine Nutzung als Autosalon oder als Mieterwarengeschäft denken könnte. NRW als Eigentümer der Kirche zahlt laut geschlossenem Vorvertrag die Außen- und Innensanierung. Besonders marode ist das Kirchendach. Die Stiftung verpflichtet sich, nach der für 2011 geplanten Übernahme den Betrieb zu finanzieren und mittelfristig auch das Personal. Die längste Zeit seit ihrer Gründung, eine Reaktion auf das erste Vatikanische Konzil 1870, haben sich die Altkatholiken als Reformbewegung gesehen, haben sich vor allem durch Gegenbilder zur römisch-katholischen Kirche definiert. Ablehnung des Unfehlbarkeitsdogmas des Papstes, Ablehnung des Zölibats, Ablehnung der Ohrenbeichte. Bonn ist traditionell ihr deutsches Zentrum, weil 1870-72 infolge der Beschlüsse des Konzils der gesamte katholische Lehrkörper der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität bis auf einen Professor altkatholisch wurde. Bis heute gibt es ein altkatholisches Seminar an der Uni mit 10 Studenten, einer Professur und einem wissenschaftlichen Assistenten. Die Bonner Gemeinde wächst jährlich um knapp 5%. Das gibt das Selbstbewusstsein zu sagen. Wo andere Kirchen schließen, expandieren wir. Wir sind eine bischöflich verfasste Kirche. Das heißt, Kirche ist da, wo der Bischof mit der Gemeinde zusammen Eucharistie feiert. Und da könnte man auch nochmal sagen, wäre nicht genau dann eigentlich gerade eine Bischofskirche eigentlich ein ganz wichtiger Ort.